Der wissenschaftlich technische Kongress über den Weltraum 2016 wurde am 22. November im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich die Mitarbeiter der Koreanischen Gesellschaft für Weltraum und der betreffenden Bereiche, die Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Forscher im Bereich der Weltraumwissenschaft sowie die Studenten. Der Kongress fand in 6 Sektionen wie Bau des Erdsatelliten, Materialien und Bestandteile für Weltraum und angewandte Technik geteilt statt. Dabei wurden mehr als 250 Abhandlungen veröffentlicht, die die Institutionen für Bildung und wissenschaftliche Forschung der über 20 Einheiten, darunter der Staatliche Verwaltung für Weltraumerschließung, der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, der Kim Il-sung Universität und des Amtes der Hydrometeorologischen Dienstes eingereicht haben.